Magenschmerzen. Der Alltag in der Wolfschanze unterschied sich im neuen Jahr zunächst nicht von dem in den letzten Monaten des Jahres 1941. An der Ostfront schien die Lage stabilisiert, aber insgesamt waren die Berichte von den Fronten lange nicht mehr nur Erfolgsmeldungen. Das bekamen wir durchaus mit. Von der Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 in Berlin, die die begonnene Vernichtung der Juden im Detail organisieren sollte, hörte ich allerdings nichts. Wie schon gesagt, das Thema Juden und Konzentrationslager gab es bei uns nicht. Weder drang irgendetwas zu uns, über das wir uns unterhalten hätten, noch hatten wir von uns aus irgendeinen Anlass, über diese Dinge zu reden. Wir wussten von der Existenz der Konzentrationslager als Arbeitslager, von dem, was für die Insassen der KZs in den Ostgebieten beschlossen worden war und umgesetzt wurde, ahnten wir nichts. Wäre Hitler einmal in ein solches gefahren, dann hätten wir Dinge erfahren, denn unser Kommando war ja rund um die Uhr an seiner Seite. Wo er hinging, gingen auch wir hin, wo er hinkam, da kamen auch wir hin. Die Kameraden hätten dann schon berichtet, wenn ich nicht selbst dabei gewesen wäre. Wie konnten Untaten solchen Ausmaßes nur ein so gut gehütetes Geheimnis bleiben? Hitler reiste im Februar und März 1942 immer mal wieder kurz nach Berlin, auch in den letzten Tagen des Aprils waren wir wenige Tage dort. Es ging dann aber bald weiter über München auf den Berghof, wo sich Hitler mit Mussolini auf Schloss Klessheim traf. Die Stimmung war ausnehmend gut. Hitler freute sich offensichtlich, den italienischen Ministerpräsidenten wiederzusehen. Er war ganz in seinem Element, redselig und aufgedreht. Nach den auf Schloss Klessheim stattfindenden Banketten ging es zurück auf den Berghof, wo uns der Duce am nächsten Tag besuchte. Eva Braun hielt sich wie immer bei solchen Anlässen unsichtbar. Anfang Mai waren wir wieder zurück in der Wolfsschanze. In diesen Tagen ging es mir gesundheitlich nicht besonders gut. Ich hatte immer wieder mit Magenproblemen zu tun und manchmal kamen regelrechte Schübe. Ich litt dann unter ziemlich schmerzhaften Krämpfen. Das sah man mir anscheinend auch an, und zu meinem großen Erstaunen war das sogar Hitler aufgefallen. Eines Morgens sprach er mich an. Er war schon an mir vorbei in seine Baracke gegangen, trat anschließend aber wieder ins Freie und musterte mich. »Misch, Sie sehen nicht gut aus.« Etwas zögerlich klärte ich ihn über meine Beschwerden auf, und Hitler nickte seufzend, als ich zu Ende geredet hatte. »Ich kenne das. Gehen Sie mal zu Morell, der kriegt das schon wieder hin.« So erhielt Professor Morell, der Leibarzt Hitlers, den Auftrag, mich wieder fit zu machen. Das war keineswegs dahergesagt. Wenn Hitler der Meinung war, ich würde nicht gut aussehen, dann musste Morell etwas unternehmen und ich mich seiner Entscheidung fügen. Der Arzt schickte mich umgehend zur Erholung in den weltberühmten Kurort Karlsbad. Im Zug dorthin lernte ich eine junge Dame kennen, mit der ich mich angeregt unterhielt. Als ein älterer Herr mit Vollglatze das besetzte Abteil betrat, sprang ich auf und wollte ihm meinen Sitzplatz anbieten. Er winkte ab. »Ich möchte Ihr nettes Gespräch nicht stören.« Noch beschwingt von der gar nicht wie befürchtet langweiligen Zugfahrt traf ich im Sanatorium in Karlsbad ein. Ich hatte bezahlte Erholung verordnet bekommen, und weg von der düsteren Stimmung im Führerhauptquartier Wolfschanze begann ich mich langsam auf den Kuraufenthalt zu freuen. Meine heitere Stimmung bekam allerdings einen Dämpfer, als ich hörte, was mich erwarten würde. Bei einem kleinen Begrüßungsempfang der Neuankömmlinge wurde mit großem Nachdruck über die Inhalte der Kur aufgeklärt. Diätkost sei der wichtigste Teil der Behandlung, das Salzverbot sehr ernst gemeint. Wer mit einem Salzstreuer gesehen werde, könne umgehend die Heimreise antreten, ohne Ansehen von Person, Rang oder Ehrenzeichen. Anschließend kündigte man, beinahe feierlich, den leitenden Arzt an und als dieser den Raum betrat, erhob sich alles. Überrascht stellte ich fest, es war der Glatzkopf aus dem Zug. Die Neuankömmlinge defilierten an ihm zur Begrüßung vorbei. Als er mich sah, bedeutete er mir mit einem kurzen freundlichen Nicken, dass er sich erinnere und ich also nicht nach vorn zur offiziellen Begrüßung schreiten müsse. Es war jedenfalls ein Vorteil, dass ich beim leitenden Arzt einen Stein im Brett hatte. Ich wusste das auszunutzen. Mit einer Leidensgenossin, einem harmlosen Kurschatten, verbrachte ich manch erquickliche Stunde.